Erster, nachdem wir von ihnen weggefahren waren, segelten wir direkt nach Kos. Am nächsten Tag fuhren wir nach Rhodos und dann nach Patara. Zweiter, dort fanden wir ein Schiff, das nach Phoenike fuhr. Wir stiegen ein und segelten los. Dritter, wir sahen Kypros und ließen es links liegen. Dann fuhren wir nach Syrien und kamen nach Tyros. Das Schiff musste dort seine Ladung abladen. Vierter, wir besuchten die Jünger und blieben dort 7 Tage. Sie sagten Paulus durch den Heiligen Geist, er solle nicht nach Jerusalem gehen. Fünfter, als unsere Zeit dort vorbei war, brachen wir auf und gingen weg. Alle begleiteten uns, auch Frauen und Kinder, bis vor die Stadt. Am Strand knieten wir nieder und beteten. Sechster, wir umarmten uns. Dann stiegen wir auf das Schiff. Die anderen gingen nach Hause. Siebter, wir setzten unsere Reise von Tyros fort und kamen nach Ptolemais. Wir begrüßten die Gläubigen und blieben einen Tag bei ihnen. Achter, am nächsten Tag brachen wir auf und gingen nach Caesarea. Wir gingen in das Haus von Philippus, dem Evangelisten. Er war einer der 7 Männer. Wir blieben bei ihm. Neunter, Philippus hatte 4 Töchter, die noch nicht verheiratet waren. Sie sprachen Gottes Botschaft. Zehnter, wir blieben dort mehrere Tage. Dann kam ein Prophet namens Agabus aus Jude und besuchte uns. Elfter, er nahm den Gürtel von Paulus. Er band sich selbst die Füße und Hände damit. Er sagte, der Heilige Geist sagt, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so fesseln. Sie werden ihn dann den Nichtjuden übergeben. Zwölfter, als wir das hörten, baten wir und die Leute dort Paulus dringend. Wir sagten, er solle nicht nach Jerusalem gehen. Dreizehnter, Paulus antwortete, warum weint ihr und macht mich traurig? Ich bin bereit, mich fesseln zu lassen. Ich bin auch bereit, in Jerusalem für Jesus zu sterben. Vierzehnter, er ließ sich nicht überzeugen. So gaben wir auf und sagten, der Wille des Herrn soll geschehen. Fünfzehnter, nach diesen Tagen bereiteten wir uns vor. Dann gingen wir nach Jerusalem. Sechzehnter, einige Jünger aus Caesarea gingen mit uns. Sie brachten uns zum Nasen. Er war aus Zypern und ein alter Jünger. Bei ihm sollten wir wohnen. Siebzehnter, als wir in Jerusalem ankamen, empfingen uns die Gläubigen mit Freude. Achtzehnter, am nächsten Tag ging Paulus mit uns zu Jakobus. Alle Ältesten kamen auch dorthin. Neunzehnter, Paulus begrüßte sie. Er erzählte ihnen genau, was Gott durch ihn bei den Nichtjuden getan hatte. 20. Als sie das hörten, lobten sie Gott. Sie sagten zu Paulus, Bruder, du siehst, wie viele tausende Juden glauben. Alle halten sich streng an das Gesetz. 21. Mann hat ihnen über dich erzählt. Sie sagen, du lehrst die Juden unter den Nichtjuden, Moses nicht mehr zu folgen. Du sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden. Auch sollen sie die jüdischen Bräuche nicht mehr befolgen. 22. Was sollen wir jetzt tun? Sie werden sicher hören, dass du hier bist. 23. TU, was wir dir sagen. Wir haben hier 4 Männer. Sie haben ein besonderes Versprechen vor Gott gemacht. 24. Nimm diese Männer und reinige dich mit ihnen. Bezahle für sie, damit sie sich die Haare schneiden lassen können. Dann werden alle sehen, dass die Gerüchte über dich nicht stimmen. Sie werden sehen, dass auch du das Gesetz befolgst. 25. Für die Nichtjuden, die glauben, haben wir beschlossen, sie sollen sich fernhalten von Götzenopfern, Blut, erstickten Tieren und sexueller Sünde. 26. Paulus nahm die Männer am nächsten Tag mit. Er reinigte sich mit ihnen. Dann ging er in den Tempel. Er sagte, wann die Tage der Reinigung enden würden. Dann sollte für jeden ein Opfer gebracht werden. 27. Als die 7 Tage fast vorbei waren, sahen Juden aus der Provinz Asien Paulus im Tempel. Sie machten das ganze Volk wütend. Sie griffen ihn an. 28. Sie riefen, Männer von Israel, helft uns! Dieser Mann lehrt überall gegen unser Volk, unser Gesetz und diesen Tempel. Er hat auch Griechen in den heiligen Bereich gebracht. So hat er diesen heiligen Ort unrein gemacht. 29. Sie hatten Trophimus aus Ephesus vorher mit Paulus in der Stadt gesehen. Sie dachten, Paulus hätte ihn in den Tempel gebracht. 30. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Viele Menschen rannten zusammen. Sie packten Paulus und zogen ihn aus dem Tempel. Die Türen wurden sofort geschlossen. 31. Sie wollten ihn schon töten. Da bekam der Hauptmann der römischen Soldaten eine Nachricht. Ganz Jerusalem war in Aufruhr. 32. Er nahm sofort Soldaten und andere Offiziere mit. Er rannte zu den Menschen hinunter. Als die Leute den Hauptmann und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. 33. Der Hauptmann ging zu Paulus und nahm ihn fest. Er befahl, Paulus mit zwei Ketten zu fesseln. Er fragte, wer Paulus sei und was er getan hatte. 34. Die Menschenmenge rief durcheinander. Wegen des Lärms konnte der Hauptmann nichts genau erfahren. Er befahl, Paulus in die Burg zu bringen. 35. Als Paulus auf der Treppe war, mussten die Soldaten ihn tragen. Das war, weil so viele Menschen drängten. 36. Die Menge folgte ihnen. Sie riefen, Weg mit ihm. 37. Als sie Paulus in die Burg bringen wollten, fragte Paulus den Hauptmann, Darf ich etwas zu dir sagen? Der Hauptmann antwortete, Sprichst du Griechisch? 38. Du bist also nicht der Ägypter, der vor kurzem 4000 Männer, die Mörder waren, aufhetzte und in die Wüste führte? 39. Paulus sagte, Ich bin ein Jude aus Tarsus in Kilikien. Ich bin Bürger dieser wichtigen Stadt. Ich bitte dich, lass mich zum Volk sprechen. 40. Der Hauptmann erlaubte es. Paulus stellte sich auf die Treppe und winkte dem Volk mit der Hand. Als es ganz still war, sprach er auf Hebräisch zu ihnen.